Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Herr Erasme, Sie sind Elektrotechniker und arbeiten heute hauptberuflich im Datenmanagement. Bevor Sie diesen Weg eingeschlagen haben, haben Sie sich aber in Philosophie promoviert und haben eine Doktorarbeit verfasst mit dem Titel Der Mensch und die künstliche Intelligenz, die Sie 2002 an der Technischen Hochschule in Aachen eingereicht haben. Und darin setzen Sie sich kritisch mit den unterschiedlichen Grundauffassungen von Vertretern der künstlichen Intelligenz, also von Wissenschaftlern und Technikern auseinander, die danach streben, intelligente, lernfähige, ja, vielleicht sogar quasi perfekte Maschinen zu erschaffen, die den Menschen das Leben leichter machen sollen. Steht so eine kritische Arbeit über künstliche Intelligenz nicht im Widerspruch zu Ihrer eigenen Tätigkeit im Datenmanagement? Nein, das kann man nicht sagen. Ich habe, wie gesagt, Elektrotechnik und Philosophie studiert und mit meiner Doktorarbeit beides miteinander verbunden und die kritischen Hintergründe aufgedeckt. In meiner täglichen Arbeit mit den Daten, den Stammdaten unserer Mitglieder, komme ich gar nicht so sehr in die Verlegenheit, jetzt über die Intelligenz und die künstliche Intelligenz im kritisch-philosophischen Sinne nachzudenken. Also das passt gut zusammen. Allerdings Datenmanagement, Big Data, ist ja schon etwas, was in den Bereich der künstlichen Intelligenz führt, beziehungsweise wo es Verknüpfungen gibt. Ja, wenn wir so viele Daten hätten, wie zum Beispiel Google, wenn es um Milliarden Datensätze ginge, bei uns dann möglicherweise schon, in unserem Fall mit etwa 20.000 Mitgliedern ist das nicht gegeben. Was hat Sie denn bewogen, vor über 15 Jahren als Philosoph über das Thema künstliche Intelligenz zu schreiben? Ich bin immer wieder gestolpert über Naturwissenschaftler, die sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt haben und philosophische Aussagen gemacht haben, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu werden und sehr viel über den Menschen gesagt haben, obwohl sie eigentlich Physiker oder Informatiker waren. Und da schien mir doch einiges undurchdacht oder nicht genügend reflektiert, nicht genügend kritisch. Und da wollte ich mal genauer bohren. Der Titel unseres Gesprächs lautet, warum man Menschen nicht nachbauen kann. Philosophische Argumente gegen die künstliche Intelligenz. Mhm. Aber bevor wir zu dieser Kritik kommen und was Sie da bei Ihren Bohrungen herausgefunden haben, lassen Sie uns doch als erstes nochmal über die wichtigsten oder die zentralen Grundpositionen für die künstliche Intelligenz sprechen. Das wären zum Beispiel in Ihrer Doktorarbeit als Ausgangspunkte benutzen Sie Symbolismus, Konnektionismus, Biologismus und Physikalismus, wie Sie es nennen. Was hat es mit diesen Konzepten auf sich? Was für Argumente für die künstliche Intelligenz stehen zum Beispiel hinter dem Symbolismus? Ja, vielleicht darf ich noch ganz kurz eine Sache vorschieben. Man unterscheidet ja ganz grob in zwei Sichten die sogenannte starke KI und die schwache KI. Meine Argumente gehen hauptsächlich gegen die starke KI. Da gibt es ja einige Vertreter, die meinen, dass man also KI im buchstäblichen Sinne erreichen kann. Die starke KI ist die These, dass man den Menschen in jeder Hinsicht nachbauen kann. Dass es also tatsächlich und wirklich und buchstäblich möglich ist, den Menschen neu zu schaffen, nachzubauen. Und die schwache KI sagt, ja, da bleibt immer ein Unterschied. Es ist eine hilfreiche Technik, die uns weiterbringt. Aber wir haben nicht das Ziel und glauben auch nicht, dass wir das erreichen, dass der Mensch 1:1 nachgebaut werden kann. Und wenn ich ein Analogiebeispiel vielleicht bringen darf, die starke KI, das ist so ähnlich wie ein Neonlicht, das genau das Tageslicht nachmacht. Sie kennen vielleicht diese Tageslichtröhren, die das Spektrum der Sonne nachbauen. Und wenn Sie jetzt messen, stellen Sie fest, aha, hier ist echtes Licht, das genau das Spektrum hat wie die Sonne. Das heißt, ich kann am Ende gar nicht unterscheiden, kommt das von der Sonne oder von einer Neonröhre. Das wäre quasi die Analogie zur starken KI. Und die schwache KI, das wäre, wenn Sie in einem Hotel eine Blume sehen, eine künstliche Blume. Und auf den ersten Blick schaut es aus wie eine Blume. Und wenn Sie näher rangehen, merken Sie, oh, fühlt sich gar nicht so an, schmeckt auch nicht so, riecht auch nicht so, ist also keine Blume, ist nur in einem oder wenigen Aspekten eine Blume. Das wäre die Theorie der schwachen KI. Und mit der kann man gut arbeiten, mit dieser etwas anmaßenden Theorie der starken KI, dass wir es 1:1 nachbauen können. Da gibt es einige Probleme, auf die wir sicher gleich noch zu sprechen kommen. Aber Sie würden sagen, Sie sind durchaus ein Befürworter der schwachen KI? Ja, da gibt es viele Dinge, die wir in unserem Leben gut gebrauchen können, die wir alle natürlich nutzen. Wir nutzen alle Suchmaschinen, wir haben alle Smartphones. Die Technik dahinter darf gerne besser werden. In diesem Sinne ist es sicherlich sinnvoll, an der KI weiter zu forschen. Wir würden dadurch den Menschen besser verstehen und auch bessere Produkte haben. Also dagegen ist nichts einzuwenden. Wogegen ist denn dann etwas einzuwenden? Und was sind das für Positionen, an denen Sie Kritik haben? Wenn man jetzt etwas stark vereinfacht sagt, aus der Informatik zwei Grundpositionen, der Symbolismus und der Konnektionismus und dann auch noch ein biologischer und ein physikalischer, auf den wir nachher vielleicht noch zu sprechen kommen. Der Symbolismus ist die klassische KI-Sicht, die klassische Informatik-Sicht. Nach dieser ist übrigens auch ihr Heimcomputer gebaut, der sagt, Intelligenz ist die Verarbeitung von Symbolen. Das ist eigentlich Informationsverarbeitung, Symbolverarbeitung. Und dementsprechend wird der Mensch als Universalcomputer gesehen. Also alles ist Algorithmenverarbeitung. Der Mensch ist letztlich ein Computer, ein Universalcomputer. Und wenn wir einen genügend guten Computer bauen, dann können wir den Menschen nachbauen. Also es geht um geschickte Symbolverarbeitung. Und da fehlt uns vielleicht noch ein bisschen Technik, die ist vielleicht noch nicht ganz schnell genug. Aber grundsätzlich können wir den Menschen, weil er ja auch nur eine Turing-Maschine, würden jetzt die Informatiker sagen, ist, können wir ihn nachbauen. Wo kam denn diese Position auf oder her? Kommt das aus dem MIT, aus diesen amerikanischen Forschungszentren wahrscheinlich? Oder? Genau, das ist in den 50er Jahren groß geworden. Marvin Minsky ist ja einer der Großen. Und zwar hat er gesagt, das Ziel der KI ist die Überwindung des Todes. Also sehr hoch aufgehangen, würde man vielleicht von einem Naturwissenschaftler nicht so erwarten. Schlägt aber immer wieder durch. Da sehen Sie, dass Naturwissenschaftler eben auch weit über ihre eigentlichen Positionen hinausgehen und metaphysische, philosophische Aussagen machen, ohne die vielleicht ganz zu Ende durchzudenken. Das wäre also der Symbolismus, der so ursprünglich aus den Computerlabs kommt, den Informatikschmieden an den amerikanischen Elite-Universitäten. Ich würde noch eine Sache nachschieben zum Symbolismus. Was meint der Symbolismus, was zum Beispiel der Wille, die Erkenntnis oder das Leben ist? Die sagen, Wille ist die scheinbare Unvorherbestimmtheit. Also, dass wir das noch nicht so ganz hinbekommen und den Menschen noch nicht so wirklich durchschauen, liegt nur daran, dass die Verhältnisse besonders komplex sind. Das Programm, die Software des Menschen ist einfach noch zu komplex. Erkenntnis, sagen die, ist dann die Übereinstimmung der Symbolstrukturen, also der Softwarestrukturen mit der Umwelt. Und ewiges Leben ist die Übertragung der Software auf immer neue Hardware. Also in diesem Sinne glaubt man tatsächlich das ewige Leben herstellen zu können, indem man immer wieder das auf neue Hardware rüberlädt. So wie Sie Ihre Fotos alle 5 Jahre von Ihrem Computer auf den nächsten rüberladen, so stellt man sich vor, die Inhalte Ihres Gehirns irgendwann mal rüberladen zu können auf ein neues Gehirn, eine neue Hardware und in diesem Sinne ewiges Leben herzustellen. Also alles sei angeblich Algorithmus und Informationsverarbeitung im Sinne von Algorithmen. Seele und solche Begriffe werden von diesen Vertretern abgelehnt und man behauptet jetzt also einfach, durch die Algorithmen lässt sich alles 1:1 abbilden. Dagegen muss man aber sagen, es gibt in der Wirklichkeit eben nicht Algorithmisches. Nicht die gesamte Wirklichkeit lässt sich algorithmisch erklären. Algorithmus ist ja ein Rezept, könnte man sagen, ein Kochrezept. Nimm das und mach es so und am Ende ist das. Das Problem ist bei Algorithmen, erstens, sie setzen einen Materialismus voraus und einen Determinismus und es gibt in diesem System ja keine ersten Wahrheiten. Also wenn der Algorithmus eine Wahrheit auf eine andere Wahrheit zurückführt, dann müsste er eine erste Wahrheit oder erste Wahrheiten erkennen und genau das fehlt ihm. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wie der Mensch erkennt und warum sich das menschliche Erkennen von dem Computererkennen grundsätzlich unterscheidet. Aber gibt es denn einen Algorithmus ohne einen Coder? Auch das nicht. Die Information, die wir so vorfinden, verweist immer auf einen Urheber, auf einen Schöpfer. Und das finden wir in der Natur und das finden wir vor allen Dingen natürlich in sämtlichen Kultur- und Technikprodukten, dass wir immer zu Recht rückschließen auf den Ingenieur, auf den Erfinder, auf den Schöpfer. Und was haben dann aber die Symbolisten, die Anhänger des Symbolismus, da für eine Erklärung, wo das herkommt? Unterschiedlich. Die meisten stellen diese Frage gar nicht so weit zurück oder sie gehen auf evolutionäre Theorien zurück und meinen, das kommen wir vielleicht gleich noch beim Biologismus drauf zu sprechen, meinen, dass das einfach so und zufällig, letztlich zufällig durch Variation entstanden sei, was sehr unplausibel ist. Inwiefern? Die Ordnung, die Sie so vorfinden, wird im Allgemeinen durch Naturvorgänge gerade gestört. Also gucken Sie in Ihr Kinderzimmer oder in Ihr eigenes Zimmer oder draußen irgendwie in einem Park, den keiner aufräumt. Die Tendenz ist ganz eindeutig, dass das Chaos und die Unordnung zunimmt. Und ohne eine Intelligenz, die immer wieder strukturierend eingreift, werden Zustände nicht besser, sondern schlechter. Also die Welt wird chaotischer, wenn man sie lässt. Wie groß ist denn diese Gruppe? Kann man das irgendwie sagen? Also ist das eine ernstzunehmende Größe an Anhängern, die diese Positionen vertreten? Ja, doch, wobei die neueren Tendenzen jetzt etwas weggehen von diesem klassischen Ansatz mit Programmen, Programmstrukturen, vom Symbolismus her. Ja, übrigens, ich empfehle Roger Penrose, wenn man dazu mehr lesen möchte, oder auch gegen den Symbolismus und gegen die Theorie, dass alles aus Algorithmen bestünde und alles algorithmisch erklärt werden könnte. Die neuere Tendenz ist eher auf neuronale Netze. Und da kämen wir jetzt zu der zweiten Position des Konnektionismus. Was sagt der Konnektionismus? Intelligenz ist die komplexe Aktivität eines neuronalen Netzes. Was sollen jetzt Neuronen sein? Das sind vereinfacht, also für die Ingenieure und die Informatiker vereinfacht gesagt, Schalter. Man schaut sich die Strukturen im Hirn an, findet da ganz viele, also Milliarden Neuronen, die ganz stark miteinander vernetzt sind, und versucht das nun nachzubauen. Und demnach ist der Mensch also auch nur ein komplexes neuronales Netz. Und auch diese Vertreter sagen, nein, eine Seele oder was rein Geistiges gibt es nicht, es sind alles Netzzustände. Die Symbolisten sagen, es sind alles Programme, es ist letztlich alles Software, und die Konnektionisten sagen, es ist alles im Netz, in der Netzstruktur, in den Neuronen und ihren Verbindungen. Vielleicht sage ich noch mal ganz kurz, wie die Konnektionisten dann den Willen und die Erkenntnis definieren. Die sagen, beim Menschen ist auch da sowas wie ein Wille erkennbar, aber das ist eigentlich nur eine besonders komplexe Neuronenstruktur, ein neuronales Netz, das das Ganze unvorhersehbar für uns macht. Aber letztlich, wenn man es genauer wüsste und genauer reingucken könnte, dann wäre es alles determiniert. Erkenntnis wäre dann die Anpassung eines plastischen Netzes an die Struktur der Umgebung. Also plastisch heißt verformbar. Dieses neuronale Netz ist verformbar. Das bildet sich immer wieder neu, je nachdem, welcher Eingang reinkommt. Und wenn man es quasi loslässt, wie sich das dann spannungsmäßig entspannt in diesen Zustand, in den es dann geht, das ist dann der Wille. Und das ewige Leben ist die Struktur, immer wieder auf neue Netze zu übertragen. Also wie bei der Software, bei den Programmen, die sie immer wieder auf neue Rechner bringen können, so können sie die Verknüpfungen in so einem neuronalen Netz ja auch immer wieder auf neue Netze übertragen. In diesem Sinne glauben auch da die radikalen Vertreter, dass wir ein ewiges Leben in dieser Form hinbekommen, wenn wir nur immer wieder neu diese Netzstruktur auf neue Netze übertragen könnten. Die Sichtweise wirft verschiedene Probleme und Widersprüchlichkeiten auf. Netzzustände erklären eben nicht alles, zum Beispiel nicht die Frage nach dem Sinn. Also wenn alles nur Schalter sind, wenn alles nur vernetzte Systeme sind, fragt man sich, woher denn in der Welt Sinn kommt. Wie kann es einen Zusammenhang geben zwischen einem Zeichen und einem Bezeichneten? Wie kann es einen Zusammenhang zwischen dem Netz und der Welt draußen geben, wenn alles materiell ist? Das lässt sich, wenn man es philosophisch zu Ende denkt, nicht erklären. Da braucht man ein immaterielles Band, ein geistiges Band, das dieses Netz und die Welt draußen miteinander verbindet, dass also das Bezeichnete und die Bezeichnung in einen Zusammenhang bringt, dass es keine Zufälligkeiten, sondern echte Analogien sind. Wo ist denn diese Position besonders verbreitet? Hört sich ja sehr nach Internet an, nach Silicon Valley, würde ich mal vermuten. Genau. Also die Tatsache, dass Sie in den letzten Jahren wahrscheinlich sehr viel zum Thema KI gelesen haben, liegt daran, dass diese Netze besonders erfolgreich sind. Also Google kommt immer wieder mit neuen, erstaunlichen Tools auf den Markt, zum Beispiel Bilderkennung. Sie haben vielleicht auch diese Catches schon gesehen, wo Sie immer wieder gefragt werden, auf welchem dieser 10 Bilder ist ein Auto. Also automatische Bilderkennung, Mustererkennung, Spracherkennung, Assistenten in Ihren Handys. All das beruht zu einem sehr großen Teil auf extrem komplexen Netzen, neuronalen Netzen mit extrem vielen Daten. Also die Tatsache, dass diese Netze so erfolgreich sind, liegt daran, dass sie mit sehr, sehr vielen Daten gefüttert werden können, versorgt werden können und deshalb die Muster daraus lesen können. Und die Daten sind die Daten, die wir Nutzer, also viele der Nutzer, immer wieder neu den großen Anbietern zur Verfügung stellen. Die können also aus den Daten, die die Nutzer so nebenher ihnen zur Verfügung stellen, unglaublich viel selber auch lernen. Haben wir es da mit schwacher KI zu tun oder ist das schon starke KI oder wie? Überwiegend würde ich es jetzt mal schwache KI nennen, wenn es darum geht, den richtigen Begriff zu finden oder dem Nutzer den jetzt wohl wahrscheinlich gewünschten Film anzubieten. Dann liegt es einfach daran, dass man viele Millionen Nutzer hat, die nach diesem Film jenen Film geschaut haben und dass man deshalb davon ausgehen kann, dass auch jetzt der nächste Film am besten vorgeschlagen werden wird. Da ist noch nicht das Ziel, dass man jetzt einen Menschen wirklich versteht und wirklich nachbaut. Aber das scheint ja vielen praktisch zu sein, wenn sie nicht mehr auf Weiter drücken müssen und sofort der nächste Film kommt, der genau passt in den Abend. Das wäre zum Beispiel auch Musikvorschläge oder Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben genau, auch sie kennen das Buch von Amazon. Und so. Kunden, die das gekauft haben, haben auch dieses gekauft und sie wundern sich, warum das so gut auf sie passt. Das liegt an der enormen Menge von Daten, die die großen Anbieter hier Amazon zur Verfügung haben und die sie in neuronale Netze einspeisen und so die Gemeinsamkeiten rausfiltern. Ohne jetzt die Struktur, und das ist der Trick, ohne die Struktur im Einzelnen zu verstehen, das Ganze könnte man eben auch Blackbox nennen, ist aufgrund der großen Datenmenge doch immer wieder möglich, die Strukturen und die Gemeinsamkeiten rauszulesen und am Ende Vorschläge rauszubekommen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit passen. Und das waren jetzt aber zwei Beispiele aus der Informatik von Positionen zur KI, wo man davon ausgeht, dass der Mensch genauso funktioniert, wie diese technischen Systeme und nachgebaut werden kann. Genau, die extremeren Vertreter sagen, genau so, nur noch ein bisschen besser, nur graduell besser macht das der Mensch. Und deshalb versuchen wir auch mit diesen Methoden den Menschen nachzubauen. Wenn wir erstmal genügend schnelle Rechner haben und genügend viele Verschaltungen dieser Neuronen, genügend viele künstliche Neuronen, am besten so in der Größenordnung, wie es beim Menschen vorherrscht und auch ähnlich verschaltet, und wir dem Ganzen genügend Input, also Daten zum Training geben, dann haben wir am Ende einen vollwertigen Menschen. Wir können das dann noch in eine Hardware verpacken, die irgendwie eine menschliche Gestalt hat, muss aber nicht sein. Ich wollte gerade sagen, der Mensch ist ja noch ein bisschen mehr als neuronale Netzwerke oder Zeichenverarbeitung. Ja. Das wird Körper natürlich auch, aus Fleisch und Blut. Ja, das wird natürlich auch gerne übersehen, aber das verschiebt man dann so ein bisschen nach hinten und sagt sich, wenn erstmal alles im Kopf sozusagen nachgebaut ist, dann den Leib drumherum bauen, das kriegen wir dann auch noch hin. Wie sieht das dann aus mit der Position des Biologismus? Der Biologismus sagt, das Ganze muss ein biologisches System sein. Es reicht nicht, künstliche Neuronen zu bauen, sondern es müssen echte biologische Neuronen sein. Der Mensch ist nach der Auffassung des Biologismus eben ein oder das höchst entwickelte Nervensystem. Er hat ein extrem komplexes und entwickeltes Nervensystem und manche würden so weit gehen und sagen, er ist es eigentlich, sein Wesen ist es eigentlich, dass er das kann. Er ist eines von vielen Lebewesen, das die Evolution hervorgebracht hat, und die besondere Komplexität seines Hirnes zeichnet ihn aus. Der Wille ist nach Auffassung des Biologismus auch keine Sache, die auf einen Geist oder eine Seele zurückgeht, sondern auch nur ein trügerisches Gefühl und die Erkenntnis dann eben eine evolutionäre Anpassung dieses Organismus an seine Umwelt. Und wenn wir ewiges Leben haben wollten, dann müssen wir eben möglichst fehlerfrei die DNS weitergeben. Leider klappt das im Moment noch so mit den natürlichen Verhältnissen nicht, aber wenn wir uns genügend bemühen, können wir vielleicht auch schaffen, die DNS weiterzugeben, und dann hätten wir im biologischen Sinne ewiges Leben. Das klingt für mich jetzt aber zum Beispiel sehr nach Rasselehre auch oder an Menschenzucht sowas. Spielt das da eine Rolle? Hat das wirklich mit Computertechnologie zu tun oder ist das nicht eigentlich eine Grundposition, die viel, viel älter ist? Ja, die ist sicherlich auch schon älter. Die Vertreter dieser Lehre sagen, es geht eben nicht technisch. Die Strukturen in den biologischen Zellen sind so komplex, dass wir das nur auf diesem Niveau und nur auf diese Art hinbekommen. Aber das ist ja ein Ismus, also der Biologismus ist ja Biologie in einer extremen Form. Die sagen und sind damit auch Materialisten, dass alles letztlich auf die Materie ankommt. Und in dem Fall hat es die Evolution hervorgebracht, aber wenn wir es irgendwie optimieren können oder nachbauen könnten, dann wäre es auch gut. Auch da müssen wir an vielen Stellen ansetzen. Weder wahre Liebe noch echte Selbsterkenntnis lassen sich rein biologistisch oder rein materiell erklären. Also nicht alles ist Materie und nicht alles, was wir in der Wirklichkeit vorfinden, lässt sich materiell erklären. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass der Physikalismus ja auch eine sehr materielle Grundüberzeugung hat, alles mit physikalischen Gesetzen wahrscheinlich erklärt. Ja. Die Physikalisten sagen, Physik ist alles, wir können alles auf die unterste Ebene, auf die Physik runterbrechen und alles am Ende physikalisch erklären. Und auf der untersten Ebene, da sind wir dann bei der Quantenphysik, die natürlich in sich auch sehr umstritten ist. Da gibt es auch nicht die eine Lehre, aber stark vereinfacht gesagt gibt es eben quantenphysikalische Vorgänge, die auf der Ebene der kleinsten Teilchen Voraussagen machen. Und diese Physikalisten sagen, der Mensch ist ein quantenphysikalisches System. Also es reicht nicht klassisch mit der klassischen Physik ihn zu erklären, man muss viel tiefer gehen, man muss auf der Ebene der Quanten argumentieren, und dann sagen die, am Ende ist der Mensch eben auch nur ein Quantencomputer. Also er macht auch Berechnung, aber eben mit einer besonderen Form, mit Quanten. Und auch die sagen, im Menschen gibt es nichts Immaterielles, keine Seele oder so, alles sind physikalische Vorgänge. Auch die Schnittstelle ist dann das Gehirn, wo der Quantencomputer irgendwie in diese makroskopische Welt reinwirkt. Und der Wille, sagen diese Leute dann, das ist auch nur eine Festlegung der quantenphysikalischen Unbestimmtheit zugunsten des Systems. Also für die Experten die Reduktion von überlagerten Quantenzuständen, so argumentieren die dann, das bewirkt dann zum Beispiel Erkenntnis. Was sind denn nun Ihre zentralen philosophischen Argumente gegen diese Positionen für eine künstliche Intelligenz? Also die meisten KI-Kritiker fangen aus meiner Sicht ein bisschen zu früh oder zu spät, je nachdem von wo man schaut, an und kritisieren auf der Ebene der Produkte, warum dieses und jenes Produkt noch kein Mensch ist oder kein Mensch werden kann. Um das richtig tief zu durchdringen, muss man sehr weit ausholen. Und zwar eigentlich ganz vorne, also nicht jetzt historisch, sondern inhaltlich muss man eine Seinslehre erstmal vorschieben. Ich habe das in meiner Arbeit gemacht. Ich versuche mal, mehrere hundert Seiten auf wenige Sätze oder Minuten zusammenzufassen. Also man muss Fundamentalphilosophie betreiben, wenn man das Wort Metaphysik nicht mag. Fundamentalphilosophie, was ja auch nur Metaphysik ist, muss erstmal die Grundlagen klären, was ist überhaupt, was ist das Sein, welche Dinge gibt es überhaupt, wie ist überhaupt die Wirklichkeit aufgebaut. Und da fängt man an zu sagen, die Wirklichkeit hat eben nicht nur stoffliche Teile. Der entscheidende Teil ist, es gibt auch Nichtstoffliches. Und wenn man ein Beispiel von Platon nehmen möchte, wie kommt es, dass Menschen ein Pferd erkennen? Obwohl es so viele Pferde gibt, es gibt große, kleine, dicke, dünne, braune, weiße, schwarze. Wie kommt es, dass jeder ein Pferd erkennen kann und es von einem Hund und einer Katze unterscheiden kann? Nun, das kann nicht an der Materie liegen, denn die ist ja jeweils bei jedem Pferd ein bisschen anders. Es muss etwas geben, einen inneren Wesenskern, der alle Pferde gleich macht. Und alle Hunde und alle Katzen. Die Idee des Pferdes. Idee des Pferdes, würde Platon sagen. Genau, und wir könnten auch sagen, der innere Kern, die Natur, das Wesen. Und das ist etwas Immaterielles, etwas Unstoffliches. Und Sie können es auch Seele nennen. Und erst dann, wenn der Verstand abstrahiert, also abzieht von den Äußerlichkeiten, wie der Farbe des Pferdes, der genauen Größe des Pferdes, wenn man davon absieht und zum inneren Kern, zum Wesen vordringt und den Begriff so bildet, wie das Wesen ist, dann erkennt man das Pferd und damit alle Pferde. Und damit können Sie auch über alle Pferde etwas aussagen, auch wenn Sie nie in Ihrem Leben alle Pferde sehen können. Also das wäre die grundsätzliche Unterscheidung. Es gibt Immaterielles. Und das Immaterielle ist das Nicht-Zusammengesetzte, das Einfache, das Unkaputtbare. Also Cola hat mal eine Werbung rausgebracht, als die PET-Flaschen neu waren. Unkaputtbar, ich mag das Wort ganz gerne. Also die Seele ist das Unkaputtbare, das Nicht-Zusammengesetzte, das Einfache, das aus einem Teil Bestehende. So, dann ist jetzt die nächste Frage, wenn also die Wirklichkeit nicht nur materiell ist, wo kommt sie überhaupt her? Wie kommt es, würde Kant sagen, dass etwas ist und nicht vielmehr gar nichts ist? Also wieso existiert überhaupt irgendetwas? Da müsste man auch weit ausholen, müsste was über Gottesbeweise sagen. Das tue ich in Vorträgen immer mal wieder, auch hier ganz stark zusammengefasst. Wenn es das Bedingte gibt, dann muss es auch das Unbedingte geben. Also Sie schauen sich hier im Studio um und sehen irgendwie ein Stück Papier und fragen sich, wieso ist das Papier? Es könnte ja genauso gut auch kleiner sein oder anders sein oder gar nicht sein. Ja, es ist, weil es Bedingungen hat, zum Beispiel der Produzent und zum Beispiel die Tatsache, dass es Holz gibt. Ja, aber warum gibt es Holz? Es ist ja auch nicht im Wesen des Holzes drin, dass Holz ist. Es könnte ja auch kein Holz geben. Und wenn Sie das logisch zu Ende denken, dann kommen Sie zu der Erkenntnis, es kann nicht nur Bedingtes geben, es muss auch das Unbedingte geben, das sein Sein nicht empfangen hat, sondern in sich selbst trägt. Und das ist die erste Ursache, würde Aristoteles sagen. Das ist das Absolute, das ist Gott selbst. Und von diesem Gott kommt alles, das Immaterielle und das Materielle. Das wäre sozusagen der Rahmen. Sie sehen, ich stehe in der Tradition von Aristoteles und Thomas von Aquin. Das wäre sozusagen der seinsmäßig der ontologische Rahmen, in dem man das Ganze betrachten muss. Wenn man über Technik nachdenkt, dann nicht sofort auf der Ebene der Computer, sondern erstmal, was ist überhaupt das Sein, was ist das Immaterielle, wo kommt das Sein her und in welchem Zusammenhang steht es. Und dann kann man über den Menschen nachdenken und Anthropologie, also Menschenlehre machen. Und da, auch wieder stark zusammengefasst, würde man als Realist sagen, der Mensch ist ein leibgeistiges Wesen. Er ist eben nicht nur der Leib, das ist der offensichtliche Teil, den kann jeder anfassen und jeder verstehen, sondern auch da wieder zusammengesetzt aus Leib und Seele. Beim Menschen ist es eine geistige Seele, die man deshalb auch kurz Geist nennt. Dieser unstoffliche Geist, der kann was ganz Erstaunliches, der kann nämlich Ich sagen. Also jeder von uns, jeder von den Zuhörern kann zu sich selber Ich sagen. Er kann reflektieren, also sich zurückbeugen. Und das kann nämlich kein System. Sie können das an Ihrem Auge mal nachprüfen. Versuchen Sie mal mit Ihrem Auge Ihr Auge zu sehen. Das funktioniert nicht. Sie können allenfalls im Spiegel ein Spiegelbild sehen oder ein Foto eines Auges, aber das Auge kann sich nie selber sehen. Schon gar nicht kann das Auge das Sehen sehen. Das heißt, ein System, etwas, was aus Teilen zusammengesetzt ist, kann sich nie komplett auf sich selber zurückbeugen. Der Mensch kann aber sich auf sich selbst zurückbeugen und Ich sagen. Das heißt, das, was das letztlich ausmacht, kann nicht aus Teilen bestehen. Das heißt, die Ursache dafür, dass wir das können, ist der unstoffliche, immaterielle Geist, die geistige Seele. Diese Seele kann übrigens auch nicht aus Teilen entstehen. Also wenn es Teile hätte, könnte man sich ja überlegen, wie puzzelt man es, wie baut man es zusammen. Wenn es aus mehreren Teilen bestünde, müsste man diese Teile finden und entsprechend zusammensetzen. Aber weil es eben gerade keine Teile hat, kann es nicht vom Menschen gemacht werden. Diese Macht hat er nicht, aus dem Nichts zu schaffen. Ein Teil, das schon da ist, braucht er nicht zu schaffen. Und wenn es gar nicht da ist, kann er es nicht schaffen. Und aus Teilen kann er es nicht zusammenbauen. Das heißt, der Mensch kann den Geist, der für die Erkenntnis, auch für die Eigenerkenntnis, für das Selbstbewusstsein zuständig ist, nicht bauen. Das sind ja jetzt sehr grundlegende Voraussetzungen, die Sie damit geklärt haben. Mhm. Oder um überhaupt erst darüber nachzudenken, was denn ein menschenartiges Wesen wäre. Ja, ich denke, man muss die viele tausend Jahre Philosophiegeschichte mitnehmen und nicht immer wieder bei Null anfangen, sondern sich die Erkenntnisse der Alten zu eigen machen und auf die neue Welt übertragen und die grundlegenden Grundlagen, eben die Seinslehre, die Anthropologie, mit hineinnehmen in die Lehre von der Technik, um zu sehen, wo die Grenzen sind und nicht nur zeitliche und technische Machbarkeitsgrenzen zu finden, die sind schnell gezeigt oder auch gerade nicht da, sondern die grundlegenden, in dem Fall eben philosophischen Grenzen, die findet man nur, wenn man sich mit Philosophie im weitesten Sinne auch befasst und nicht sofort auf Technikphilosophie sich stürzt. Was würden Sie denn aber sagen, was ist denn der entscheidende, vereinfacht gesagt, Unterschied zwischen Mensch und Maschine? Die Tatsache, dass der Mensch einen Geist hat, ich sage vielleicht noch mal eine kurze Definition, was meine ich mit Geist? Geist ist die unstoffliche Substanz, die zu Selbstbesitz, durch Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung fähig ist. Also der Mensch ist zu Selbstbesitz in der Lage und kann das durch Selbstbewusstsein, also die Erkenntnis seiner selbst und Selbstbestimmung. Und das geht nur durch seinen Geist. Und der Geist ist eine einfache Substanz, das heißt eine nicht zusammengesetzte. Und weil die nicht gemacht werden kann, in Klammern außer von Gott, deshalb hatte ich vorhin von Gott gesprochen, weil mich sonst jeder fragen würde, ja, wo kommt es denn dann her? Also nur der unendlich Mächtige kann ohne jede Voraussetzung, mit anderen Worten aus dem Nichts, etwas schaffen und hat das getan und hat den Geist geschaffen oder die Geister der Menschen, also für jeden Menschen den entsprechenden Geist geschaffen. Und nur der kann wirklich und im engen Sinne und im buchstäblichen Sinne erkennen und wollen. Das heißt, die Voraussetzung für das Menschsein, für die freie Selbstentfaltung, für die Selbstbestimmung, für das Erkennen ist der Geist. Und weil der Geist nicht gemacht werden kann von endlichen Wesen, kann der Mensch nicht nachgebaut werden. So kann man quasi 300 Seiten Dissertation in zwei Sätze zusammenfassen. Also die Essenz, der entscheidende Unterschied ist der Geist, ja, den man aber auch mit Seele übersetzen könnte, oder? Ja, ich mache da immer für Menschen, die technische Hintergründe haben, so eine Analogie auf und spreche von, in Anführungsstrichen, von Geist 1.0, 2.0 und 3.0. Wenn ich 1.0 sage, meine ich damit auf der untersten Ebene der für das Vegetative zuständige, also der Geist oder besser die Seele, die in den Pflanzen ist, die also das vegetative Leben steuert, das Belebungsprinzip würde Aristoteles sagen, Seele 1.0. Die Seele 2.0 ist die Seele der Tiere, die kann darüber hinaus auch noch wahrnehmen, sämtliche Sinne quasi koordinieren, das können wir auch alles. Und die Seele 3.0, dann wird es spannend, das ist die menschliche Seele, die kann darüber hinaus auch geistig erkennen. Also die Tiere können ja auch erkennen, wenn sie ihrem Hund was vorwerfen, dann merkt er, ob das ein Stein oder ein Knochen ist. Also sinnliches Erkennen auf der Ebene 2.0 sozusagen können auch die Tiere. Aber das geistige Erkennen auf der abstrakten, begrifflichen Ebene, das können nur Geistwesen oder in dem Fall jetzt hier wir Menschen als leibgeistliche Wesen. Und das ist die Seele 3.0 und damit wir nicht immer so viel sprechen müssen, sage ich dann kurz dazu Geist, könnte auch geistige Seele sagen. Mhm. Nun kann man also sagen, der große Unterschied zwischen Mensch und Maschine ist ihrer Erkenntnis nach der Geist, die Seele 3.0, die der Mensch hat und die Maschine eben nicht. Aber es gibt ja auch Bestrebungen zum Thema künstliche Intelligenz, die nicht gleich davon ausgehen, dass jetzt ein neuer Mensch geschaffen wird, sondern dass trotzdem sowas wie lernfähige Computer geschaffen werden. Und da gibt es zum Beispiel in dem Science-Fiction-Film Matrix ja diese Horrorversion, dass die Maschinen quasi die Macht über die Menschen übernehmen und die Menschen dann wie ihre Batterien benutzen oder Energie aus den Menschen gewinnen. Ja. Das heißt aber noch nicht, dass sie deswegen menschenartige Wesen oder überlegen sind, sondern ich sehe das eher als so eine Metapher dafür, dass die Technik größer geworden ist oder mächtiger oder so stark geworden ist, dass sie uns Menschen vielleicht verrückt machen kann oder uns übersteigt, dass wir quasi die Geister, die ich rief, nicht mehr loswerden. Mhm. Ja, also das ist die Befürchtung von vielen, der Wunsch von einigen und die Befürchtung von vielen, dass uns die Technik irgendwann überholen werden wird. Da schneller ist sie ja schon als wir in vielen. Ja, in vielen Dingen ist es so, aber das beunruhigt mich nur sehr bedingt, denn es gab ja immer schon Maschinen, immer schon stimmt nicht, schon sehr lange gibt es Maschinen, die stärker sind als wir Und in Klammern übrigens auch Tiere, die Dinge können, die wir nicht können. Also auf den verschiedensten Ebenen gab und gibt es Disziplinen, in denen uns andere Maschinen oder andere Wesen überholen. Das wird sicherlich mehr werden, aber man darf sich eben nicht dazu hinreißen lassen, anzunehmen, dass das jeweils in den Wesen drinsteckt. Nehmen Sie die Spinne, die ein erstaunliches Produkt hervorbringt, nämlich das Spinnennetz. Das ist sehr intelligent, also viele Ingenieure wären froh, wenn sie einen Stoff hätten wie die Seide, die also unglaubliche Fähigkeiten hat. Trotzdem kann man sagen, die Spinne hat ja nun nicht das Spinnennetz im engen Sinne erfunden. Sie versteht die Dynamik nicht und die Stabilität. Sie macht das perfekte Netz und geht damit sehr gut um. Aber keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, die Spinne versteht in jeder Hinsicht, was sie da getan hat. Es spricht für Intelligenz, aber nicht unbedingt für die Intelligenz der Spinne, dass das Spinnennetz ist, wie es ist. Und so ist es eben auch bei technischen Produkten. Da kommt einem in Anführungsstrichen Intelligenz entgegen. Die besteht aber in der Ausnutzung, in der geschickten, nämlich intelligenten Ausnutzung der Naturgesetze durch den Menschen. Also es steckt die Kunst des Schöpfers, des Ingenieurs, des Menschen drin. Die kommt einem entgegen und die ist auch auszulesen, wie aus jedem Buch Intelligenz oder aus den meisten zumindest einem entgegenkommt. Aber das Buch ist nicht intelligent und der Fernseher ist auch nicht intelligent und das Spinnennetz und die Spinne verweist auf eine Intelligenz und die KI verweist auf eine Intelligenz, nämlich die des Menschen. Und die Befürchtung ist natürlich jetzt, dass eines Tages, manche nennen das Singularität, also ein einmaliger Moment in der Weltgeschichte, dass uns die Maschinen in ihrer Intelligenz überholen und dann, weil das Ganze immer wieder rückgekoppelt wird, dass es exponentiell sich weiterentwickelt und der Mensch ins Hintertreffen kommt. Und dann ist jetzt eben die Frage, kooperieren wir mit diesen Wesen und helfen die uns, dienen die uns oder lehnen die sich gegen uns auf und führen am Ende Krieg gegen uns? Und glauben Sie, dass es zu so einer Konfrontation kommt? Scheint mir unwahrscheinlich, dass sie uns so überlegen sein werden, dass wir sie nicht wieder einholen und einfangen, in Anführungsstrichen, und so moderieren können. Aber wir müssen aufpassen, Selbstbeherrschung ist wichtig, ist aber auch nicht die größte Stärke des Menschen. Man muss schon daran arbeiten, deshalb ist es so wichtig, immer wieder über das Thema zu sprechen und nicht einfach nur Maschinen zu bauen und zu hoffen, sondern zu denken, zu sprechen. Und am Ende scheint es eine politische Entscheidung zu sein, was wir den Maschinen erlauben. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, die denen dann das Menschenrecht oder ein Menschenrecht zusprechen wollen, die Maschinen heiraten wollen, die Maschinen bestrafen wollen, vielleicht eines Tages ins Gefängnis bringen wollen. Also am Ende sind das politische Entscheidungen. Und Sie würden aber sagen, dass auch gerade das Politische und zum Beispiel Datenschutz oder solche Dinge besonders wichtig sind dann? Ja, wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht in die Hände von Firmen oder auch Regierungen geben, die uns damit mit dieser Macht, die ja wirklich enorm ist, ja in eine Diktatur zum Beispiel bringen. In China gibt es ganz klare Tendenzen in diese Richtung, dass man die Leute vermeintlich besser machen will, indem man so ein Scoring, ein Social Scoring erfindet und sagt, wenn du auf den falschen Webseiten bist, wenn du die falschen Freunde hast, wenn du in den falschen Geschäften kaufst, dann kriegst du Minuspunkte und wenn du dem Bürgermeister hilfst oder seiner Tochter und wenn du auf den richtigen, regierungsnahen Webseiten bist, dann kriegst du Pluspunkte und nur wenn du genug Punkte hast, bist du ein guter Chinese und nur dann kriegst du einen Kredit oder einen Studienplatz und so weiter. Also man kann die Leute auf eine extreme Weise überwachen und erpressen und eine schlimme Form von Diktatur jenseits von 1984, dem altbekannten Buch, aufrichten und da muss man äußerst aufpassen. Das sind ja dann aber auch Beispiele für schon etwas stärkere KI, oder? Wenn man sagt, man errichtet mit Hilfe von Big Data extremen Computer, die in der Lage sind, wahnsinnig viel Datenmanagement zu betreiben, wie alle Chinesen mit Scoring-Punkten zu erfassen. Mhm. Das wäre dann schon ein Beispiel für starke KI oder ist das noch schwache KI in falschen Händen, falsch genutzt? Ja, wie definieren Sie das? Ja, ich würde das schwache KI nennen, weil das Ziel ja nicht ist, mit dieser KI einen künstlichen Menschen zu bauen, sondern hier ist ja das Ziel, über 1 Milliarde Menschen zu steuern, zu regieren und deren Verhalten einerseits zu kennen und vor allen Dingen auch vorherzusagen. Man möchte keine unerwarteten politischen Ereignisse haben, man möchte nicht abgesetzt werden, also überlegt man sich ein Kontrollsystem und dafür ist es noch nicht nötig, dass dieses System menschlich ist. Das reicht, wenn es genügend gute, zum Beispiel politisch gewollte Ergebnisse erzielt, wenn Leute zum Beispiel sich selber zensieren, bevor sie zensiert werden, wenn sie sich schon gar nicht mehr trauen, Dinge zu sagen, weil sie befürchten, dass diese KI das sowieso erfassen und weitermelden wird. Das reicht dann schon, dafür muss dieses Wesen oder diese Technik gar nicht menschlich sein. Aber das heißt, das entscheidende Problem, was Sie ja sehen bei der Technologie, ist weniger die Gefahr, dass die Technologie sich verselbstständigt, sondern dass sie in die falschen Hände gerät. Also es geht ja eigentlich um die Frage, wer sitzt hinter diesen Kontrollmaschinen, beziehungsweise wir sprachen darüber, wie intelligent die Menschen oder die Nutzer sind. Und das Problem darin besteht, dass es einige wenige gibt, die diese Technologie beherrschen und viele Leute, die sie eben nicht beherrschen oder nicht genau wissen, was sie tun, wenn sie Daten über sich preisgeben und in wessen Hände das gerät und was derjenige damit macht. Ja, auf beiden Seiten ist das problematisch. Also die Seite der Nutzer, dass Menschen oftmals gar nicht wissen, was sie tun, wenn sie mit KI interagieren. Das heißt zum Beispiel mit Google interagieren, was sie von sich preisgeben, ist manchen nicht klar oder egal, weil sie die Fernfolgen nicht durchdacht haben. Und auf der anderen Seite die das programmieren und nutzen, haben möglicherweise ja auch nicht immer soziale und gesamtgesellschaftlich gute Ziele vor Augen, sondern vielleicht nur die Maximierung ihres eigenen Gewinnes. Und am Ende ist es eine politische, hatte ich eben schon gesagt, eine politische Entscheidung. Wenn man KI richtig benutzt, dann ist es ein Intelligenzverstärker, dann ist es gut. Am Ende ist es ein Werkzeug und kann, weil es extrem mächtig ist, sehr gefährlich werden, aber auch sehr hilfreich werden. Es war ja lange Zeit nicht mehr so stark die Rede von KI und seit einigen Wochen, Monaten fällt mir das jetzt verstärkt auf, dass auch in seriösen journalistischen Publikationen wie in der Zeit oder in der Süddeutschen Zeitung immer mehr Artikel veröffentlicht werden über KI und unter anderem war auch vor ein paar Wochen in der Süddeutschen Zeitung ein Plädoyer von dem deutschen Wissenschaftler Bernhard Schöllkopf vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Tübingen, der in diesem Artikel in der Süddeutschen Zeitung extrem gefordert hat, dass es dringend Forschungsförderungen für KI in Deutschland geben müsste, sowohl in der Grundlagenforschung als in der Anwendung, weil man sonst überhaupt nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Zum Beispiel, er führt Frankreich an, wo es sogar zu einer nationalen Strategie in Sachen KI kommen soll und argumentiert insbesondere auch mit China, dass man halt nicht mithalten könnte, weil die Chinesen so stark in KI investieren und den Markt dann quasi übernehmen würden. Was halten Sie von so einer Argumentation, dass rein aus Wettbewerbsgründen das extrem wichtig ist? Ja, ich denke, wir Europäer sollten unbedingt mehr in dem Bereich machen. Das Problem ist, dass heute aber nicht mehr so sehr die Maschinen den Fortschritt bringen, sondern die Datenmengen. Wenn, das können die Chinesen natürlich dann gut und die Amerikaner auch, wenn sie hunderte von Millionen von Nutzern haben, die ihnen bereitwillig Daten oder auch teilweise erzwungen wie in China Daten zur Verfügung stellen, dann können sie mit diesen Daten unglaublich viel machen. Wenn wir Europäer aufgrund der guten und richtigen Datenschutzgesetze weniger Daten haben, können wir auch weniger forschen in dem Bereich. Aber ich bin sehr dafür, dass wir hier auch selber eigene Kompetenzen aufbauen und nicht so stark abhängig werden von Amerika und am besten noch weniger von China, ja. Aber das heißt, also es ist eine doppelseitige Argumentation. Sie sagen, einerseits ist es ganz wichtig, dass aus politischen Gründen der Datenschutz in Europa so stark bleibt, wie er ist oder noch besser mindestens, wird. Ja. Und andererseits soll aber auch Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung gefördert werden. Ja. Aber gibt es da nicht vielleicht ein Problem oder dass es irgendwie sich wirtschaftlich in die Quere kommt, dass das schwer vereinbare Positionen sind aus Perspektive von manchen? Ja, es ist natürlich nicht ganz leicht, wenn man sagt, wir zwingen alle Leute, uns alle Daten, die sie haben, zu geben. Wir machen einfach Gesetze, die sagen, okay, jeder kriegt eine Fußfessel und jeder ist gezwungen und jeder muss eine Smartwatch tragen, damit die Herzkrankheiten weniger werden, muss jeder seine EEGs und EKGs und was es für Daten über Menschen gibt, muss jeder alle Daten abgeben und wir machen dann gute Medizin und gute Forschung. Dann hat man natürlich mehr in der Hand und kommt möglicherweise in einem Bereich schneller voran, aber die Kosten sind so hoch, dass man die nicht tragen kann. Also wir könnten natürlich auch die Verbrechen extrem reduzieren, wenn wir jeden zwingen, eine Fußfessel zu tragen, dann würde es bestimmt mehr aufgeklärte Morde geben, aber das würde trotzdem keiner wollen. Und genauso können wir auch nicht jeden zwingen, eine Smartwatch zu tragen, nur um seinen Herzschlag zu übermitteln. Also man muss da sinnvolle politische Kompromisse machen. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass es höchst unwahrscheinlich ist oder dass es auch philosophisch, aus Ihrer Perspektive philosophisch gar nicht möglich ist, dass Menschen geschaffen werden, wie es von KI-Forschern proklamiert wird. Aber ist es zum Beispiel denkbar, dass, wie in dem Hörspiel Anna, Maschinen ein Eigenleben entwickeln? Da geht es um ein Sprachverarbeitungssystem in diesem Hörspiel von Kunas und Lang, das sogar vorlesen kann, zuhören kann, dass ich sagen kann und auch ich meint. Glauben Sie, dass solche Maschinen wirklich irgendwann existieren könnten? Also, dass die ich sagen, das mag sein. Natürlich kann man das provozieren, dass das so passiert, das ist ja klar. Aber dass sie das im engen Sinne, im Sinne der Reflexion, die wir besprochen hatten, können, dafür oder beziehungsweise dagegen gibt es ja sehr starke philosophische Argumente. Die neuronalen Netze sind oft wie eine Blackbox und deshalb für uns undurchschaubar. Das heißt, die haben ein Eigenleben. Wenn sie die mit vielen Millionen Fotos füttern, dann wissen sie nicht genau, warum jetzt dieses Foto als Mensch erkannt wird und jenes nicht, obwohl vielleicht zwei Menschen gezeigt werden dem System. Also ein grundsätzlich für den Menschen unvorhersehbares Eigenleben in Maschinen, ja, aber daraus kann man eben nicht auf eine Individualität im echten und philosophischen Sinne schließen oder gar auf eine Seele oder einen Geist, sondern das sind die extrem komplexen Strukturen, die aber technisch bedingt und letztlich materiell sind. Also was aussieht wie ein Eigenleben und wie eine eigene Persönlichkeit, ist es im engen Sinne nicht. Also das heißt, wir können zwar intelligente Systeme schaffen, wir können auch Roboter schaffen, die uns immer ähnlicher sehen, die vielleicht auch im Haushalt als Gehilfen eingesetzt werden. Aber die Tatsache, dass wirklich ein eigenständiges Wesen entsteht, wie ein Frankenstein oder ein Golem, das, sagen Sie, ist nach wie vor und wird auch in Zukunft Science Fiction bleiben. Genau, das ist keine Frage des Geldes oder der Zeit oder der Rechenkraft. Da gibt es grundsätzliche philosophische, metaphysische Argumente, die das ausschließen.